Fanboys. Heute mit dem Dominik. Ja, hallo. Und mit dem Zeitweise. Ja, hallo. Und mit Martin Pittenauer. Ja, hallo. Ich bin der Einzige mit Nachnamen offensichtlich. Ja, diese Klarnamen-Debatte lassen wir jetzt aber am Anfang des Podcasts. Ja, ja. Wobei Google ja auch eine Rolle spielt. Ich habe etwas Schönes entdeckt. Du hast ja was Schönes entdeckt. Aus Versehen, weil ich im App Store gestort habe. Herumgehudelt habe und mir eine Beschreibung einer App durchgelesen. Und ihr dürft jetzt raten, welche App das ist. Ich lese vor. Use of this application is governed by Zynga Terms of Service. Collection and use of personal data are subject to Zyngas Privacy Policy. Ich habe das als Warnung verstanden. Mhm. Achtung, Achtung, Achtung. Draw something ist jetzt böse. Ja, ja. You are under the government of Zynga. Ja. Da, da, da. Ja, also es war für mich dieser Abschnitt war irgendwie so ein Incentive, die App zu löschen. habe ich noch nicht gemacht. Für mich ja eher so das Wiederholen der Begriffe. Schon langsam ist so ein bisschen durch. Also nein, aber also dieses, sie betreten jetzt das Territorium von Zynga. Ja. Fand ich irgendwie schreckt ab. Hilft jetzt auch nicht. Ja. Ja. Das als Ergänzung zu einer Empfehlung von irgendwann mal, oder? Genau. Erinnert ihr euch noch an die Keynote, wo Zynga mit, das hätte ich fast My Little Farm gesagt, aber sehr fast, fast richtig mit Farmville fürs iPhone auf der Bühne stand, mit dem übelsten Interface von Welt, aber nur weil es Zynga und Facebook ist, da mit drauf standen, das war für mich schon ein sehr bitterer Moment. Ja. Da war ja also der Auftritt von Sony für HD noch besser. Für HD? Ja, The Year of HD, wo dann der Sony-Chef da war und nur gestammelt hat. Ach, das Ding war da, gell? Hm. Ja. Ich weiß nicht mal seinen Namen, aber es war halt so ein Choreografiebruch. 5 Minuten lang gestammelt und dann ging es wieder weiter. Hm. Nun ja, aber wir haben sogar eine, also ich weiß jetzt nicht genau, um was ich rede, aber du hast eine Ergänzung. Nein, ich habe eine Ergänzung, genau. Kein Erratum, sondern eine Ergänzung oder eine Klarstellung, weil wir unterhalten uns ja hin und wieder über das Urheberrecht. Kommt vor, ja. Genau, weil das dein Lieblingsthema ist. Mein absolutes Lieblingsthema. Genau, also du hast mal gesagt, du hast keinen Bock mehr auf Urheberrechtsdebatten. Deswegen führen wir die hier jede Woche. Ja. Und ich wollte mal ein bisschen die Position oder meine Position klarer machen, weil es ging darum, dass gesagt wurde, wenn wir so über das Urheberrecht sprechen, warum verschenken wir nicht alles und warten auf Lettereinnahmen? Hm. Ich bin ein sehr großer Freund von freiwilligen Bezahlen. Ich bin aber auch nicht blind, wenn ich in die Realität hinaus gucke und sehe, dass wir uns gerade in einem großen Strukturwandel befinden. Das heißt, ich finde es durchaus legitim, diese neuen Bezahlmodelle mal mit kleineren Projekten auszuprobieren. Zum Beispiel mit meinem Blog. Oder auch mal zu versuchen, was Crowdfunden jetzt von 1 auf 100 umzustellen, finde ich nicht wahnsinnig realistisch, sondern das ist ein Prozess. Vor allem, man muss sich erstmal daran gewöhnen, dass freiwilliges Bezahlen nicht böse und Igitt und in den Hut, eine Marke in den Hut werfen ist, sondern was Gutes. Solange man sich aber in den aktuellen Strukturen bewegt, wird es natürlich auch durchaus noch dieses klassische Modell geben, ich bezahle und kriege eine App dafür zum Beispiel oder ich bezahle und kriege ein Brettspiel von mir dafür. Das finde ich auch nicht schlimm. Das ist vielleicht nicht die super bequemste Möglichkeit, was zu konsumieren. Ich denke, im Bereich von Produkten, die noch aus Materie bestehen, ist es wahrscheinlich sogar das bequemste. Ich glaube auch, man sollte einfach den Leuten natürlich die Möglichkeit geben, ihre Produkte so zu verkaufen, wie sie wollen. Die große Einschränkung ist, ich kann dann nicht sagen, der Weg, wie ich meine Produkte verkaufen möchte, funktioniert nicht. Jetzt müssen wir die große Knute rausholen. Exakt. Das ist der Punkt. Also solange das Modell funktioniert, ohne dass ich irgendwelche Repressalien anwenden muss, warum soll ich nicht Produkte verkaufen? Tja. Also, da sehe ich kein Ding. Und wenn wirklich jemand meint, er findet 3 Euro total übertrieben und eine große Frechheit, dann und es sich dann jailbreakt und knackt und irgendwo herholt, dann soll er das tun. Ich finde es schade, dass man dann die Wertschätzung nicht aufbringt gegenüber dem Künstler oder dem Kreativen. Aber ja, ich werde da jetzt nicht nach Singapur fahren, um ihn zu verfolgen, oder weil er dahin ausgewandert ist, weil er schützen will vor meiner Knute. Also deine Knute. Ja, kennst du nicht von Knecht Ruprecht, die Knute? Ich dachte, es wäre eine Route. Ja, kann sein. Aber Knute habe ich auch schon mal gehört. Aber der recht Knupprecht mit seiner Knute. Liebe Damen und Herren, nächstes Mal könnt ihr gerne Knute googeln und uns das als Erratum schicken. Hurra. Ja, und dass wir eben nicht alles unter sofort bezahlen und so weiter machen, sieht man ja auch daran, dass dieser Podcast nicht erst bezahlt wird. Bevor wir ihn anfangen. Also da kann man auch durchaus Sensibilität entwickeln. Was passt zu welchem Produkt? Ja, also ich denke, mein Hauptding ist auch so, dass man sollte halt irgendwie versuchen, die Energie in Produkte zu stecken und nicht in Geschäftsmodelle, Haltung und Jammern. Ja. Und alles andere kommt dann. Genau. Und ansonsten bezahlen finde ich immer gut. Ich bewerfe gerne Menschen mit Geld, ja. Von denen ich denke, die machen coole Sachen. Mhm. Und je persönlicher, desto gut. Ja, geht mir auch so. Mach mal auch. Hurra. Hurra. So, das ja. Ist so weit zur Richtigstellung. Ergänzung. Ausführung und jetzt geht zum Tagesgeschäft. Richtige Tagesgeschäft. Genau, ja. Die Tagespolitik. Diesmal geht es nicht um Politik, sondern um Apple. Aber das sind ja auch politische Entscheidungen. Ja, das ist ja Apple ist ja alles politisch. West Coast. Ja, genau. Die hassen die Westküste. Es ist jetzt endlich passiert, was wir schon lange herbeisehnen. Nämlich, man hat sich herabgelassen, dazu einen WWDC-Termin zu verkünden und auch im gleichen Atemzug Tickets zu verkaufen. Man stelle sich's vor. Und das zu einer Uhrzeit, die für uns durchaus angenehm war, irgendwie 14 Uhr. Ja. Oder sowas in der Größenordnung. In Europa. In Europa 14 Uhr. Genau. Nach Adam Riese an der amerikanischen Westküste 5 Uhr morgens. Ja. Könnte man jetzt sagen, alles halb so wild, 5 Uhr morgens, Mai, dann stehen sie halt irgendwie später auf und kaufen dann Tickets. Wenn nicht schon innerhalb von wenigen Stunden, sprich 2, dieses Ding komplett ausverkauft gewesen wäre. Jo. Ja. Man hätte es ja vorhersehen können, hilft aber alles irgendwie nichts an der Stelle, oder? Also das ist. Ja, aber so eine Veranstaltung ist ja auch nicht endlos aufblähbar. Also du kannst höchstens versuchen, die Tickets nach irgendeinem Schlüssel gerechter zu verteilen. Aber was ist da gerecht? Ja, also den einzigen Schritt, den sie dahingehend gemacht haben, war, dass sie praktisch den Zweitmarkt mehr oder weniger zerlegt haben, indem sie die Bedingung gemacht haben, dass du unter dem Namen oder zumindest unter der Firma, unter der du kaufst, auch kommen musst. Das heißt, es konnte niemand Tickets für wen anders kaufen oder Tickets, um es dann auf eBay zu vertickern, was sich ja letztes Jahr schon ein bisschen angeboten hat und durchaus auch zum doppelten Preis und so weiter. Wobei es jetzt schon wieder Tickets auf eBay gibt, keine Ahnung, ob das dann deswegen haben wir eine hilft. Neue Firma gegründet. Ihr könnt gerne Angestellter werden, wenn ihr auf die WWDC wollt. Oder wie der Gruber so schön gemeldet hat, so ich würde meinen Namen auf meinen Geburtsnamen auf deinen ändern, wenn du mir dein Ticket gibst. Aber ganz so einfach ist es ja leider auch nicht, nur den Namen zu ändern oder so, weil man braucht ja auch noch pro Karte eine Kreditkarte. Echt? Dann haben wir das ja richtig gemacht. So. Ja, weil Aaron Hillegas hat gestern getwittert. Aaron Hillegas kennt man vielleicht, der macht da so ein bisschen eine ganz kleine Fortbildungsveranstaltung zu iOS und Mac. Hat so ein paar Broschüren geschrieben, die er so gebunden verkauft. Kennt vielleicht der eine oder andere. Ja, also um es mal unironisch zu sagen, er betreibt irgendwie die größte wie nennt man das? Fortbildungseinrichtungen in Sachen iOS und Mac und hat die Bücher geschrieben, jeweils zu den Themen. Und der hat gestern getwittert, ja, hier so, mein WWDC-Ticket ist gerade gecancelt worden von Apple und ich weiß nicht warum. Mhm. Ja, könnte man jetzt komisch gucken, haben auch viele komisch geguckt und die Arbeitshypothese momentan, die Aaron hat und die auch seine Twitter-Antworten so widerspiegeln, ist, dass man wirklich auf eine Kreditkartennummer nur ein Ticket kaufen kann und nicht zwei, weil sonst das zweite gecancelt wird. Juhu, die Frage für mich, die sich für mich jetzt da stellt, wenn das zweite dann gecancelt wurde und das erst nicht so zeitnah, ist dann der Ausverkaufsstatus wieder vorbei eigentlich? Gibt es da noch ein zweites Zeitfenster, wo die ganzen Karten, die wieder jetzt zurückgegangen worden sind, ich würde mal vermuten, verkauft dass, werden? Dass oder? Nicht und dass halt so weniger Leute kommen. weil sie keine Idee haben, wie sie das machen. Vielleicht, ja. Schöner Kack. Naja, auf alle Fälle WWDC, wie gehabt, zu klein, im selben Ort. Also zu wenig Platz für alle Leute, deswegen jetzt schnell ausverkauft. Trotzdem wird irgendwie alles super. Es wird die beste WWDC ever, steht auf der Webseite. Ja, bestimmt. Ja. Und wie vorhergesehen oder vorhersehbar auch anhand des Belegungsplans vom Moscone Center, die zweite Juniwoche, glaube ich, oder? Zweite. Ja, 11. Juni bis 15. Juni. Ja. Genau. Und wir haben Tickets. Hurra. Mal sehen. Ich kann mich irgendwie nicht so wirklich freuen mit diesem ganzen Wahnsinn. Das ist mir irgendwie... Ha, ja. Und keine Steve Note ist natürlich auch so ein Ding. Ich bin mal gespannt, wie immer geartete Note da wird, wer die halten wird und inhaltsmäßig, was da drin vorkommt, jenseits von ein bisschen Mountain Lion und... Best ever. Ja. Tja, vielleicht wird es ja wieder entwicklerzentrisch, aber ich glaube nicht. Nee, glaube auch nicht. Könnte so eine iPhone 5 Veranstaltung werden auch. Okay, ja, iOS heißt schon 5, iPhone ist noch 4. Gut. Mhm. Ich war kurzzeitig verwirrt. Also iOS 6 Veranstaltung meinst du? Ja, und iPhone 5 halt auch. Ja. Die Software ist doch immer schon wichtig. Ja, ja. Aber der Fokus ist ja dann auch, naja. Egal, sehen wir, was passiert. Ist ja jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig lange hin. Ist ja schon fast ein Monat. So. Oh Gott, ja, das ist 42 Tagen war angesagt. Holla die Waldfee, das ist ja schon so bald. Naja, okay. Jo. Ja, aber nicht nur bei Apple geschehen Zeichen und Wunder, auch bei Valve geschehen Zeichen und Wunder. 2010 gab es die ersten Gerüchte, es würde jetzt dann bald Steam und andere Valve-Produkte für Linux geben. Und jetzt die Woche gab es dann nochmal eine offizielle Aussage wohl, in denen dann nochmal gesagt wurde, hier, so tatsächlich, wir entwickeln Steam und wir entwickeln Left 4 Dead 2 für Linux und wir basteln noch so ein bisschen an den OpenGL-Treibern. Aber so an sich wird es bald fertig und vorm Oktoberfest könnt ihr vielleicht schon mal eine Beta haben. Okay, interessant. Ja, ich weiß nicht genau, wie die Linux-Welt da so aussieht, also wie angenehm Steam dann laufen wird auf den diversen... Naja, zumindest angenehmer als jetzt, weil jetzt brauchst du halt Wein. Okay, aber mit Wein läuft es jetzt? Manche Sachen laufen und die selber machen eher einen nativen Port jeweils und wollen das auch von den Entwicklern oder haben die dann auch so Wein? Also angekündigt ist halt wie gesagt, dass eben Steam und Left 4 Dead 2 läuft und das nativ, also ohne irgendwelche Wein oder sonstigen Übersetzungsdinger. Wobei ich bei Steam ja auf dem Mac auch frage, ob das nativ ist. Ist das dasselbe Art nativ, wie jetzt die Adobe-Produkte nativ sind irgendwie? So. Tja, ja, da ist schon viel Abstraktionslayer drin auch. Ja. Naja, für Linux nicht so schlimm. ja, was die UI angeht, Hauptsache es läuft und die Spiele kann man dann spielen. Ich finde es eine gute Entwicklung. Ja, wieso nicht? Mal gucken, wie das angenommen wird. Ist ja auch dann doch auch irgendwie ganz proprietär und Closed Source und DRM. Mal sehen. Stimmt, das ist auch interessant. Naja. Aber spielen. Spielen, ja. Wo wir bei Spielen sind, es gab ja große Aufregung die Woche um die Gamescom. Nicht nur, dass Nintendo gar nicht zur Gamescom kommt, weil sie irgendwie nichts haben, was sie zeigen wollen und schon gar nicht auf der Gamescom. Das hatten wir erwähnt, oder? Das hatten wir schon erwähnt, ja. Nein, die Gamescom hat jetzt auch ihre Presseakkreditierungsregeln veröffentlicht. Und da gibt es jetzt für die Regeln 2012 eine wesentliche Veränderung zum letzten Jahr, nämlich dass private Blogs und Podcasts es doch gar nicht probieren brauchen. Die da mehr oder weniger drin. Also die werden per se nicht akkreditiert. Okay, du darfst da nicht mehr hin. Ich darf da nicht mehr hin und alle anderen dürfen da auch nicht mehr hin. Also der Monoxid darf da nicht mehr hin? Der Monoxid schon, weil der ist ja vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und dann macht er halt einen Podcast auch noch so, okay? Ja, aber so Manu Spiel zum Beispiel und Superlevel und wie sie alle heißen, haben schon geschrieben. Halte ich jetzt für nicht den geschicktesten Schachzug für die Spielebranche? Ja, also man könnte jetzt schon, also ja, das war letztes Jahr schon extrem. Da haben sich natürlich Familien, oder? Die alle mitbringen wollen, die dann abgewiesen werden an den Türen. Ich weiß nicht, also es war halt, man hat letztes Jahr halt schon gemerkt, es haben sich halt viele sehr junge Journalisten, Anführungszeichen, auch akkreditiert und keine Ahnung, ob da jetzt auf wirklich überall so wahnsinnig viel Berichterstattung auf Blogs mit nennenswerte Reichweite stattgefunden hat. Aber ist ja irgendwie die Lösung kann ja auch nicht sein, jetzt irgendwie die Independent-Leute da irgendwie rauszuwerfen, die da eigentlich schon hin müssten, weil sie eben einen Termin machen würden, gerne mit dem einen oder anderen Publisher in der Business Area. Ja, also es ist ein reales Problem, weil irgendwie, wie akkreditierst du Blogs so richtig? Also gerade wenn du in dieser Gamer-Ecke jeder gerne mal so ein bisschen was ins Netz schreiben will auf einem Tumblr-Log und dann natürlich so da rein will. Ja. Ja, aber die Lösung mal alle abzuweisen ist jetzt nicht so der Hit. Nicht so die schlauste Idee. Es gibt auch einen schönen Podcast schon zu, von Manu Spielt auch so breakfast-technisch. Mhm. Und können wir auch verlinken an der Stelle. Mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Da ist es momentan noch so ein bisschen, da steigt noch Rauch auf. Mal sehen, vielleicht passiert ja noch was. Ja. Ah, ja. Gamescom wird eingestellt. Apropos eingestellt. Nintendo macht Verluste. Ja, Nintendo geht's auch gar nicht gut. Wir hatten ja irgendwie schon vor 2 Wochen Sony, die so ein bisschen aus dem letzten Loch pfeifen. Und Nintendo hat jetzt irgendwie, die stellen ja lustigerweise immer die Quartalszahlen zeitgleich mit Apple vor, habe ich gemerkt. Mhm. Und kluger Schachzug. Ja. Aber wenn sie schlecht sind, weil dann werden sie nicht, kriegen sie keine Aufmerksamkeit. Ja, also im Vergleich halt auch vielleicht nicht ganz so kluger zu Schachzug. Hm. Auf jeden Fall, Nintendo schreibt rote Zahlen und das gar nicht so wenig. Und hat halt jetzt mal so gesagt, ja, hier sieht alles nicht so super aus gerade und wird jetzt wahrscheinlich auch nicht besser, bevor wir nicht die Wii U raushauen. Ja, also da haben wir wohl noch mindestens ein, wenn nicht 2 Quartale, die so ein bisschen nicht so supi sind und dann hoffen sie drauf, dass die Wii U wieder zieht. Wobei ich die Größenordnung schon interessant finde. Also es ist schon jetzt 43 Milliarden Yen Verlust an der Stelle und im Vorjahr waren 77 Milliarden Gewinn. Also es ist schon so die Hälfte, also über die Hälfte vom Gewinn in die Verlustzone gerutscht im Verhältnis zum Vorjahr. Ja, und das ist schon krass. Also gerade weil Nintendo eigentlich mit der Wii ordentlich Gewinn geschoben hat, die ganze Zeit über. Und eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht wirklich was im Petto hat. Die Wii U ist ein ziemlicher Rohrkrepierer, glaube ich. Das 3DS hat auch nicht gezogen. Sieht man ja an den Zahlen. Ja. Also da ist wirklich so, Nintendo hat ein Problem. Ja. Mhm. Die Wii U wird kommen und die wird sich wahrscheinlich auch irgendwie verkaufen, aber ich glaube eher so in der Größenordnung wie, also je nachdem, was sie mit der Preisgestaltung machen. Also wenn sie im Endeffekt nur einen HD-Nachfolger für die Wii daraus machen, hauptsächlich, könnte schon sein, dass es einfach dann wieder weiterverkauft, aber ich weiß es nicht. Wenn es wirklich dann auch noch preislich nochmal teurer wird an der Stelle und nicht gleich, was ja oft bei Nintendo der Fall ist, bei der Ersteinführung vom Produkt, ja, wird spannend. Also meine Idealsituation wäre immer noch, dass Nintendo die Hardware-Sparte verliert und dann nur noch Software macht für die anderen Devices, weil die Software ist gut. Also so das, was Sega gemacht hat, nur dass die Spiele gut sind. Und dann wäre ich glücklich. Ja, könnte man hoffen. Was mir dazu auch noch einfällt, ich habe jetzt irgendwie, wir hatten ja vor längerer Zeit den Detective hier, also Ghost Detective mal gepickt und eben so eine Nintendo DS-Umsetzung. Und ich habe jetzt letztens mal Ace Attorney angespielt, also Phoenix Wright. Und ich muss sagen, trotz der klobigen Grafik an sich, macht so ein DS-Titel auf einem iPad irre Spaß. Also wirklich einfach nur so die 2 Screens oben. Ist ein bisschen nervig, dass die Bedienung nur im unteren Screen passiert. Mhm. Aber da würde ich mir eigentlich schon fast einen Emulator wünschen und entsprechend dann die Spiele so online shoppen können, einfach 1:1, was ja von der Power her, glaube ich, locker ginge. Ja. Das hat mich gewundert. Ich dachte eigentlich, dass mich diese Pixeligkeit und auf dem Display sehr nervt, aber zumindest auf dem iPad 3 jetzt ist durch die Retina-Auflösung sichergestellt, dass die Pixel nicht deformiert sind, wenn sie da krumm hochskaliert sind, was für mich wichtig ist. Und von der Bedienung her kommt man da mit dem Finger durch die größere Größe auch super gut zurecht. Ja. Also ich würde mir das sehr wünschen. Das merke ich beim Retro-Zirkel auch immer, dass gerade Spiele mit Story viel besser überleben als welche, wo die Story eher im Hintergrund steht, weil denen du halt viel mehr verzeihst, was den Grafikstil angeht. Und wenn man ehrlich ist, auf dem DS gab es schon echt eine gute Menge gute Titel, die ich alle nicht gespielt habe, die ich gerne noch spielen würde. Ja, also wir wünschen uns, Nintendo muss sterben, damit Nintendo leben kann, um es mal kurz zu sagen. Ein 3DS-Emulator mit Rot-Grün-Brille. Oh ja. Pixel hast du genug. Ja, oder auf dem iPad Bilder. So 2 Bilder und schielen. Ja. Ja. Aber Aber interessanter Punkt, eigentlich mit Rot-Grün-Brille auf dem iPad, auf dem Retina-iPad spiele, weil eben die Pixel für beide Seiten und so darstellen mit der Farbe eigentlich gut da sind. Das könnte cool sein. Hm. Gibt es schon sowas? Nö. Ja, und nicht. Du kannst es aus jedem Blickwinkel dann sehen. Ja, ja. Mit Brille halt. Naja, gut, außer du drehst das iPad. Aber wer würde schon ein iPad drehen? Naja, man könnte auch so eine Lentikularfolie draufkleben aufs iPad. Und die müsste aber ziemlich genau passen, oder? Ja, so Pixelraster genau halt. Ja, das ist ja nicht so, ist ja nicht so fein. Ja. Naja, aber Nintendo mit Verlusten. Ja. Ja, wie geht's denn da Microsoft zu den dritten Konsolenhersteller? Von denen hört man ja gerade ganz wenig, was zu Konsolen angeht. Die haben noch nicht mal irgendwie so offiziell bekannt gegeben, was die nächste Generation ist. Oder es gibt noch nicht mal Gerüchte eigentlich. Also dass es halt irgendwie immer so dieses 720-Gerücht gibt. So, die nächste Xbox heißt 720, so weil doppelt so viel wie 360. Aber mal sehen. Mhm. Wahrscheinlich zu E3 noch nicht, oder? Hm. Mal sehen. Weiß ich nicht. Wird man sehen. Das habe ich dreimal sehen gesagt. Gesehen hat man auch die Zahlen von Apple. Die sind wie immer unglaublich super toll und absurd viel. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es gar nicht mehr gelesen, weil es geht mir mittlerweile irgendwie auch komplett an allem vorbei. Ja. Ja. Ja, sie verkaufen und verkaufen nicht mehr und ein bisschen so die Snarky-Comments von Gruber zu den Analysten halt gelesen. Ja, das wird ja auch langweilig, immer dieses Analysten-Bashing. Das haben wir jetzt mittlerweile alle verstanden, dass sie irgendwie... Das Einzige, was Apple-Quartalszahlen bei mir auslösen, ist, dass ich daran denken muss, dass demnächst wieder die Mehrwertsteuer ansteht. Weil das trifft sich dann immer. Oh. Ja, also irgendwie Apple geht's gut, zu gut, wenn du mich fragst, aber so ist es halt. Neu diese Woche... Google Drive. Hat das irgendjemand außer mir ausprobiert? Ich habe mich angemeldet und dann kam, wir senden Ihnen eine E-Mail, wenn der Service verfügbar ist. Ja, also jetzt erklär mir das mal. Das weiß ich, da warst du womöglich auf der falschen Webseite, weil ich habe bin oh Gott, ich war auf einer Phishing-Webseite. Wahrscheinlich. Oder auf der alten, oder auf irgendwas Altem. Ich bin auf jeden Fall hingesurft und habe den Client runtergeladen. Gemein. Ja. Ich habe nämlich gestern geguckt, oder es war so ein Potemkinsches Dorf von Dropbox. Von Yahoo. Keine Ahnung. Microsoft. Dropbox. Ja. Ja, also ich habe es mir nicht angeguckt, weil ich habe ja da letzte Woche einfach SkyDrive installiert von Microsoft. Und du bist so zufrieden mit SkyDrive? Nee, ich habe es halt auch überhaupt nicht nutzen wollen. Deswegen, ich habe überhaupt keinen Bedarf. Xbox sage ich schon. Scheiß Wikipedia-Artikel. Dropbox funktioniert, habe ich gekauft und bin glücklich. Ich habe gar keinen Bedarf und außerdem auch nicht den Wunsch, also mein Zeug, mehr Zeug noch auf Google zu werfen, irgendwie. Meine komplette Mail-Historie langt schon. Ja. Also das Ding ist halt, sie haben das so mit Google Docs verheiratet. Ja, also wenn du das installierst, dann wird dein Google Docs halt plötzlich zu Google Drive mit quasi. Und der Witz ist schon auch, du kannst da jetzt irgendwie PDFs reinwerfen oder Word-Dokumente und so und die sind dann auch in deinen Google Docs. Die tauchen Docs auf. Ja. Und du kannst die auch automatisch ins Google Docs Format konvertieren und planen und so. Vom PDF. Ich habe jetzt nicht probiert, wie gut das ist. Ja. Sie bieten dir auch OCR an, automatisch für deine PDFs. Was ja ganz schick ist. Was ja auch ganz nett ist. Und an sich ja auch so die Rahmenbedingungen halt, die wir letzte Woche schon angespoilert hatten. Irgendwie 5 GB sind irgendwie gratis und wenn du mehr haben willst, dann funktioniert das halt über den gleichen Mechanismus, über den du auch bei Mail schon mehr kaufst und das wird aneinander aufgerechnet. Ich habe das schon wieder vergessen. Oh, ich habe mehr Google Drive, weil ich Gmail gekauft. Genau, also du hast irgendwie wahrscheinlich auch, also ich habe irgendwie 30 GB Gmail und da kann ich jetzt auch Google Drive Zeugs hochladen. Ah, okay. Okay, OCR drauf zu machen ist so der erste interessante Punkt dann für PDFs, für mich eigentlich, weil das mache ich im Moment immer lokal und beim Scannen hat es, obwohl ich meinen SnapScan ja sehr gerne mag, dass dann danach das Processing im OCR nicht in einem extra Programm oder Thread läuft, sondern wirklich den Scanner blockiert, ärgert mich tierisch. Und wenn man das dann automatisiert so über Google machen könnte, wäre auch interessant. Aber gleichzeitig, OCR automatisiert über Google, analysiere, Werbung einblende, Daten habe. Also irgendwo, schon langsam wirkt es naiv. Also die E-Mails finde ich ja schon sehr naiv von mir, dass ich da mein komplettes Archiv hochlade, einfach nur, damit ich da gut suchen kann, falls ich mal irgendwo bin. Aber jetzt dann auch noch irgendwie sämtliche Belege vielleicht von mir da hochzuladen oder sowas, es wird schon immer absurder, was Google so alles an Daten hat. Tja. Also das mit den E-Mails habe ich auch nicht verstanden, dass ihr das macht. Also es ist praktisch. Ja, schon. Genau. Und das ist wirklich für mich auch wichtig, weil also Mail ist scheiße. Bei Gmail habe ich tatsächlich, das war so, wo ich weiß nicht, ich glaube, ihr habt mich da auch in die Ecke getrieben, dass ich das dann böse fand. Ecke getrieben. Böse finden kann man übrigens Google Drive auch. Da gibt es auch schon die ersten Diskussionen jetzt, weil man hat wieder diese typische AGB-Vergleichsaufstellung gemacht hier. Was passiert mit deinen Daten, wenn du es zu Dropbox hochlädst? Was passiert mit deinen Daten, wenn du es zu SkyDrive hochlädst? Lustigerweise habe ich von SkyDrive nie was gehört, bis jetzt Google Drive rauskommt. Ja, Microsoft hat sich jetzt natürlich auch ein bisschen dran gehangen. Also ich habe nochmal irgendwie eine E-Mail bekommen und der Boris Schneider-Jone hat auch nochmal geretweetet. Dann musste ich auch nochmal retweeten. Und an sich, es gibt schon lange SkyDrive. Ja. Und eben auch dann Google Drive noch gegenübergestellt. Und Google Drive hat halt dieses schöne You grant Google an exclusive right to perform and schnickschnack und tralala your data und so. Also man kann das dann so lesen, so nach dem Motto, so wenn du hier hochlädst, dann können wir alles mit deinem Zeug machen. Mhm. Ja, was halt so dieses Boilerplate-Ding ist, was man, was immer mal wieder so durchs Dorf getrieben wird und was schlechtes Karma erzeugt. Und Dropbox und SkyDrive haben das halt beide nicht. Mhm. Ja, also Dropbox hat halt extra nochmal eine Passage so, wenn du hier was hochlädst, dann bleibt es weiter deins und wir haben irgendwie kein Interesse dran, irgendwie deine Daten für uns zu vereinnahmen. Und SkyDrive hat eine ähnliche Leute. Ich kann das auch nicht verstehen. Warum will das BKA immer weitere Befugnisse und Überwachung und was weiß ich? Die müssen einfach bloß so einen Service aufmachen. Ja, die E-Mail hat es ja versucht. Stimmt. Die E-Mail. Das scheitert einfach ja, nur an der deutschen Unfähigkeit. Sie können für 1,50 ihre Daten analysieren lassen. Genau. Wollen Sie Ihre? Das ist auch toll, so Ihre Handschrift. Wollen Sie Ihre Persönlichkeit herausfinden? Hier Ihr Fingerabdruck bitte. Ja. Ja, aber nochmal zurück zur Xbox-Nachfolgergeschichte. Ich habe jetzt mal kurz so einen Artikel rausgesucht. Also Microsoft selber hat gesagt, auf der E3 sagen sie nichts zum Nachfolger. Mhm. Aber die aktuelle Rumor-Geschichte ist irgendwie Dual GPU, irgendwie 4 bis 6 CPUs. Kinect soll drin sein, immer on Internet. Für Anti-Piracy, also so Steam-mäßig, dass du da nicht spielen kannst wahrscheinlich, wenn du kein Internet hast oder sowas. So. Ganz toll. Ganz toll. Und Blu-ray natürlich, ja, die Zukunftstechnologie. Yeah. Blu-ray wird auch in der Xbox-Nachfolger dann stattfinden. Schön. HDTV. Ja, so viel dazu. Wunderschön. Und wahrscheinlich auch wieder Intel dann, oder? Und nicht mehr PowerPC. Aber mal sehen. Das ist zu oberflächlich, der Artikel. Ich wollte nur gerade so, weiß es aber vom... Ich meine, wenn Sony auf Intel zurückwechselt. Ja, Cell wird es nicht sein. Naja, behalten wir im Auge, es gibt auf jeden Fall momentan wenig Neues von Microsoft und offiziell sowieso schon gar nicht. Ja. Schön. Ich wollte was empfehlen und das hat nicht so wirklich nach Konsum gepasst, deswegen habe ich es unter Nachrichten reingeflanscht. Es gibt von Amazon jetzt ein kleines Programmchen für deinen Mac, das heißt Send to Kindle. Und was du damit machen kannst, ist, du kannst da einfach Text und PDF draufwerfen. Und dann lädt er das über das Amazon WhisperNet automatisch auf deinen Kindle und konvertiert es, wenn du willst, auch gleich in ein Kindle-Format. Wie hast du es entdeckt? Weil mir ist es nämlich aufgefallen, als Twitter. Ich den Chrome benutzt habe und in irgendeiner Bestellseite dann auf Drucken oder bei Google, weiß ich nicht, bei Google selber, irgendwo habe ich auf Drucken gedruckt und dann war so, oh, hast du Kindle, installier doch mal Save to Kindle irgendwie in irgendeiner Form. Send to Kindle. Ja. Apropos, da habe ich noch eine ganz andere Frage, aber die stelle ich mir noch gar nicht fertig. Genau. Weil der eigentliche Punkt, den ich noch machen wollte, ist, man kann auch drucken auf den Kindle. Da kommt wahrscheinlich auch die Werbung, die du gesehen hast. Ich habe es irgendwo auf Twitter retweetet bekommen. Du hast also den normalen Druckdialog und statt dem Drucker oben kannst du halt Send to Kindle auswählen und drückst Print und dann wirft halt automatisch dieses PDF, das da aus diesem Druckvorgang rausfällt, durch den Kindle-Konverter und schickt ihn dir drahtlos auf deinen Kindle und ja, toll. Das finde ich auch gut. Ja. Aber da knüpft die Frage jetzt sogar noch besser an. Man kann ja seit iOS irgendwas drucken vom iPhone. Ja. Und da wollte ich fragen, hat sich denn die Situation ein bisschen verbessert mit den Druckern? Weil irgendwie gab es da ja nur Spezialmodelle, die das Da hat sich Dominik gerade frisch mit beschäftigt. Genau, und zwar folgendes. Es gibt zwei Produkte dafür, weil ich wollte das letztens auch mal machen. Das eine war Printopia, was ein Mac-Produkt ist und glaube ich $20 kostet und erstmal für eine Woche oder einen Monat, glaube ich, einsetzbar ist, ohne irgendwie Einschränkungen. Danach musst du kaufen. Was du da machen kannst, ist das Laufen lassen auf deinem Mac und dann kannst du vorhandene Drucker scheren oder Save-to-Folder Drucker einrichten. Es gibt auch noch Save-to-Dropbox und was war das dritte? Apple-Skripte? Du kannst auf alle Fälle einiges konfigurieren und machen und ich war sehr überrascht, dass es nicht in Line eingebaut ist in irgendeiner Form, dass Apple das einfach so komplett verschlafen hat, aber anscheinend haben sie zumindest den Standard so gehalten, dass man den implementieren kann. Ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie dann Lizenzen zahlen müssen oder nicht, keine Ahnung. Aber das ist so die eine Geschichte, also Printopia hat sich für mich echt gut angesehen, habe ich auch jetzt mal installiert und ein bisschen benutzt. Die andere Seite, mit der man das machen kann, ist Fingerprint. Fingerprint hat auch eine Windows-Version, also auch für die Leute, die jetzt nicht auf dem Mac sind, interessant. Und Funktionsumfang ist ähnlich. Fingerprint sieht jetzt nicht so hübsch aus auf dem ersten Eindruck, ist aber günstiger. Das wären so die zwei Optionen. Was ich gemerkt habe, ist eigentlich schon ganz praktisch. Also wenn du zum Beispiel ein Bild auf dem iPhone dann druckst, und dann schickt er auch das JPEG direkt rüber. Dann hast du praktisch nur das JPEG, wenn du Save as File machst. Das heißt, er macht jetzt nicht alles irgendwie zu PDF standardmäßig. Also die Druckstruktur ist wohl so ein bisschen weitergehalten als das ganze Kups-Zeug bei AirPrint. Deswegen aber halt auch leider nicht kompatibel direkt. Ja, genau. Zwei Produkte. Ja, leider nicht eingebaut. In Snowlippet war es ja drin und man konnte es anschalten zumindest und in Line ist es dann rausgeflogen. Echt, war es wirklich drin auch mal? Ich hatte, glaube ich, nur so Betas gesehen, wo irgendwas ging. Ich dachte, es war in Snowlippet auch so drin, dass man es noch einschalten konnte. Es war nicht defaultmäßig an, man musste rumhacken, aber es ging irgendwie. Ja, ich hätte noch eine Frage an dich, Kindle-Nutzer, weil ich habe letztens auch mal ein Buch im Amazon Kindle eShop mir gekauft, ein deutsches, und da musste ich erstmal meinen amerikanischen Account umziehen auf Deutsch, weil ich hatte früher mal in Amerika meinen Account eingerichtet. Und dann habe ich hier mein Kindle aufgemacht und finde da in meinen Items irgendwie so 50 Bücher, 50, die ich alle nicht downloaden kann, weil sie irgendwie nicht nur auf ein Device lizenziert waren, vielleicht auf das Handy, muss ich nochmal ausprobieren. Okay. Oder dass ich irgendwie deregistrieren kann. Hast du eine Ahnung, woher das kommt? War das irgendwie so, registrier dich und du kriegst ein Buch frei im Monat? Oder habe ich jetzt irgendwie auf meinem amerikanischen Account regelmäßig irgendwie Abo gezahlt für irgendwelche Standardbücher? Keine Ahnung, was du da hast. Also ist mir jetzt neu so. Ganz seltsames Zeug. Twilight ist da drin, habe ich nie selber gekauft. Absichtlich You Are, Stephen King, Little Woman, Everything Changes. Also eine ganz komische Buchauswahl, die für mich so nach so einem umsonst Abo-Angebot wegen Free-Sign-Up oder was auch immer. Also habe ich so nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe irgendwie gerade auf dem Kindle dann auch nur irgendwie so der Duden ist da, glaube ich, standardmäßig, die kannst du runterladen und noch irgendwas. Aber so irgendwie Twilight und was nicht alles für Gedöns, nee. Keine Ahnung, was das ist. Okay. Tja. Naja. Vielleicht weiß ja ein Hörer Bescheid. Kann man die da löschen? Ja, Archive. Ja. Okay. Ja. Gut. Aber lass uns zum nächsten Thema kommen. Das wäre da Adobe. Und, Adobe! Oh, das war ja auch heute. Ist. Was? Gestern. Mach. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass es CS6 jetzt dann bald demnächst irgendwann gibt. Ja, und jetzt in diesem Moment oder kurz davor oder kurz danach ist die große Präsentation Cloud heute. CS6. Also dass man Creative Cloud heißt. Creative Cloud. Ja, und zwar eben dieses Abo-Ding mit auch Publishing-Komponente mit drin, wo du im Monat irgendwie, was war das, $50 im Monat oder so? Irgendwie sowas. Du hast ja die Preise angeguckt. Ich dachte 60. Ich hatte irgendwie so die größte... Ich dachte 60 Euro, aber das habe ich jetzt nicht. Ich glaube, ja, irgendwie sowas. $50 und 60 Euro oder $60 und 60 Euro. Auf alle Fälle ein Preis, den ich an sich okay fände. Ja, für die komplette Creative Suite plus den Rest. Den Rest will ich zwar eigentlich nicht. Mhm. Und die komplette Suite will ich auch nicht. Aber wenn ich mir so überlege, dass ich so 700 Euro im Jahr ausgebe, für das komplett nutzen zu können, finde ich eigentlich okay. Mein Wermutstropfen ist für zwei Devices. Also für ein, also im, erstens nur gleichzeitig auf einem, was mich nicht stört, aber halt nur zwei. Und ich, das ist für mich wieder eins zu wenig, weil ich kann mich jetzt irgendwie nicht entscheiden, ob ich das zu Hause auf meinem, das ist scheiße. Ja, warum nicht personengebunden an der Stelle? Ja, an sich diese Creative Cloud ist wohl dann nochmal so eine extra Cloud-Infrastruktur von Adobe auch. Das heißt, da kannst du halt auch, kannst du auch verwenden, um deine Photoshop-Dateien da irgendwie zu speichern und zu synken zwischen den zwei Devices, von denen du nur eins gleichzeitig benutzen darfst. Ja, oder vielleicht auch zwischen mehreren Usern von dem wahrscheinlich. Aber wie gesagt, heute große Präsentation eigentlich. Also kann man dann wahrscheinlich im Netz nachgucken. Ja. An sich, was ich so gehört habe, ich habe mir den Iterate-Podcast zur CS6 Beta, ja, CS6 ist es ja auch, von Photoshop zumindest angehört. Mhm. Und da war eigentlich insgesamt große Begeisterung, weil endlich mal Vereinheitlichung von gewissen Interface-Elementen und von Tools und wirklich Standard-Sachen, Workarounds, die man machen musste, muss man nicht mehr machen, wegen, wenn man Pixelarbeit leistet. Also die waren eigentlich durch die Bank begeistert, also von dem Morgan über die anderen, die da mit dabei waren, Gideon von der Icon Factory auch noch, die haben alle eigentlich echt positiv über Photoshop gesprochen. Und das sind Menschen, die Photoshop zwar nutzen und nichts anderes haben, aber eigentlich, so ähnlich wie wir Entwickler mit Xcode, eigentlich nur am Jammern sind ständig. Ja, ja. Deswegen, ich finde es spannend. Ja, also die großen neuen Features, die Adobe so auf der Presse, in der Pressemeldung verkauft, ist halt, sie haben eine neue Render-Engine auch so, eine neue Grafikunterbau, der halt noch mehr Hardware-Beschleunigung auch unterstützt. Und sie haben Content-Aware Stamping. Oder? Nee. Was Stamping? Ich weiß gar nicht mehr. Patching. Content-Aware Patching ist es, glaube ich. Okay. Also sprich, du kannst dieses Content-Aware Fill jetzt auch für Patches und Zeug benutzen. Also das macht einen ganz guten Eindruck soweit. Naja, ich finde auf jeden Fall das Abo-Modell attraktiver als alles andere, was Adobe bisher angeboten hat. Geht mir auch so. Ja. Das Einzige, was mir da auch wieder so ein bisschen Sorgen bereitet, ist natürlich so eine Geschichte, dass das so wie bei Steam always on Internet ist und alle 30 Tage musst du mindestens einmal eine Internetverbindung gehabt haben, ansonsten wird es dir abgedreht und sowas. Und das dann in Verbindung mit nur zwei Rechnern. Also ich kann ja nicht mal auf drei Rechnern installieren und dann nur zwei benutzen oder so, sondern das ist alles anstrengend. Hast du geguckt, wie das Pricing in Sachen Sprache ist, ob das weiterhin so bescheuert ist, wie es momentan ist, dass du irgendwie für eine englische Photoshop-Lizenz in Deutschland weniger bezahlst als für eine deutsche Photoshop-Lizenz? Nee, hast du nicht geguckt? Nee, hab ich nicht geguckt. Es ist ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt für Adobe. Nun ja. Mal sehen. Das kommt ja irgendwie dann auch so innerhalb der nächsten paar Wochen, glaube ich. Gibt es da schon offiziellen, es gab schon offiziellen Release-Termin irgendwie im Juni, oder? Oder, nee, 26. Mai? Bald. Irgendwie sowas. Ja. Verdammt bald. Verdammt bald. Wie alles im Leben, verdammt bald. Unter diesem Motto kommen wir auch zu den Hörerkommentaren, weil die liegen schon seit einer Woche teilweise rum bei uns, weil wir letzte Woche keine gespielt haben. Dementsprechend. Moment noch. Ja, ja. Ich weiß gerade, was in meinem Kindle los ist. Und zwar? Ich habe irgendwann auf dem ersten iPad, um es zu testen, mal kurz Hessis Account angegeben. Hallo Hessi, du liest also diese Bücher. Twilight. Kann ich jetzt, finde ich jetzt nicht so super. Aber ich habe es ja auch gelesen, um es beurteilen zu können. Insofern. Ah ja, ja. Okay. Mhm. Ja, ich muss irgendwie, weiß nicht, warum da das noch mit drin ist, aber deswegen ist wahrscheinlich der Kindle noch verwertet. Ich muss ihn wahrscheinlich einfach nur löschen und wieder installieren, und dann ist das alles gut. Ey, dann hat sich das ja geklärt zumindest. Ja, dann ist es nicht mehr ganz so absurd, dass da so viele Bücher drin sind und dass ich sie nicht runterladen kann. Schön. Ja. Aber lass uns zu den Hörerkommentaren kommen. Hallo Fanboys, vielen Dank für die ganzen Folgen, die ihr bisher veröffentlicht habt. Ich höre mir jede einzelne sehr gerne an. Und ich habe endlich auch mal eine Frage, dass ich auch mal ein Feedback geben kann. Ich mache mit einem Freund einen Podcast namens Um uns herum und möchte dafür einen Podcast-Client schreiben. Ich kenne mich mit der iOS- und Mac-Programmierung bisher nicht so sehr aus und möchte ein Framework wie PhoneGap verwenden, um den Client zu schreiben. Könnt ihr sowas empfehlen oder würdet ihr eher empfehlen, dass ich mich richtig tief in die iOS-Programmierung einarbeite? Vielen Dank erstmal nochmal für euer Feedback. Und noch der kleine Plug für unseren Podcast. Ihr findet uns auf www.umunsherum.info. Macht's gut. Ja, schwierig. Also erstmal PhoneGap, so zur Erklärung, ist ein Framework, mit dem du HTML5, also mit JavaScript und HTML und CSS quasi Pseudo-Apps bauen kannst, die halt so aussehen, als wären sie nativ, aber in Wirklichkeit halt JavaScript und HTML sind und die du dann eben auch packagen kannst und in den App Store hochladen kannst. Hat lustigerweise vor kurzem Adobe gekauft, aber das nur am Rande. Und jetzt die Frage, kann man da einen Podcast-Client drin schreiben? Nö. Ja, also ich würde Also die grundsätzliche Problematik ist, dass du dann, wenn du eine Web-App in so Package, dass du wahrscheinlich nicht die Möglichkeit hast, die Files runterzuladen und zu cachen und die ganze Logik gut einzubauen. Vielleicht geht dir das auch in irgendeiner Art und Weise, aber das klingt so ein bisschen schwierig zumindest. Ja, vielleicht geht es. Aber es sei auch gesagt, also wenn du Anfänger bist, wirst du es nicht schaffen, einen guten Podcast-Client zu machen an der Stelle. Ja, also das ist eigentlich auch schon mal klar, weil dafür muss man zu sehr HTTP und Network Connections und so weiter sprechen. Da gibt es zu wenig Vorgefertigtes in, zumindest so von dem, was ich weiß. Ja, ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die, also es gibt zumindest unter den Hörern diverser Podcasts Menschen, die gerne mal einen Client für diesen Podcast geschrieben haben. Also ich habe das zum Beispiel bei Leo Laporte ist das passiert, da hat jemand einen Client geschrieben und so weiter. Vielleicht könnte man die Leute kontaktieren, ob man sich da irgendwie Code teilen kann oder mal eine Version für irgendeinen speziellen Podcast bekommen kann. Aber jetzt als Unterfangen, das selber zu lernen, wenn du damit nicht also wenn du danach nicht weitermachen willst und eigentlich nur dieses Feature gerne hättest für deinen Podcast, kann ich eigentlich nur davon abraten. Ja, also das würde ich so hundertprozentig unterschreiben. Und ich, auch wenn das jetzt nicht gefragt war, würde grundsätzlich auch in Frage stellen, ob es denn sowas überhaupt braucht. Ja, also ich würde mir jetzt keine App runterladen, extra nur für einen Podcast. Dafür habe ich einen Podcatcher auf meinem iPhone. Es kommt immer drauf an, also wenn da was bist, also wenn es einen Mehrwert hat, eventuell, normalerweise mache ich es auch ungern. Aber es hat schon eine Zielgruppe, glaube ich. Mir fallen da gerade tolle Projekte ein, die man machen könnte mit so einem Hybrid-Ding. Zum Beispiel eine App, die dann die Kapitelmarken richtig anzeigt. Naja, da gibt's ja auch ja, genug Podcatcher. Aber wenn es ein normaler Podcast ist, dann ist es meistens eher, hat man nicht so die Bereitschaft, noch extra eine App runterzuladen. So viel dazu. Kommen wir zum nächsten. Hallo liebe Fanboys. Als allererstes mal vielen Dank für euren tollen Podcast. Ich bin der Meinung, das kann man gar nicht oft genug erwähnen, für die Mühe, die ihr euch macht, hier allwöchentlich uns Informationen aus dem Mac- und iOS-Universum zu bieten. Ich habe zwei Fragen an euch. Zum einen, mein neues iPad ist im Moment auf dem Weg zu mir. Sollte ich das mit einem Backup befüllen oder eine quasi Neuinstallation, alles von vorne einzeln aufspielen machen? Mein Backup vom 1er iPad habe ich verschlüsselt und somit wären alle notwendigen Daten und Passwörter schon gleich mit drauf, nehme ich an. Und da hätte ich gerne mal eure Einschätzung. Sollte man neu installieren? Sollte man das Backup nehmen? Und was sind die vermeintlichen Nachteile des Backups einspielen? Davon hört man ja immer Performanceverlust und ähnliches. Zweite Frage. Habt ihr irgendwelche Kenntnisse, welche Lösung am tollsten ist, wenn man CF-Karten auf das iPad einlesen möchte? SD-Karten und USB ist ja kein Problem, aber so wie ich das rausgefunden habe, sollen nur ganz wenige CF-Card-Reader tatsächlich mit dem USB-Anschluss am Kamera-Connection-Kit funktionieren. Wenn ihr dazu eine Idee habt, würde mich das freuen. Vielen Dank, der Christian. Tja, so, erstmal vielen Dank fürs Lob. Hören wir natürlich gerne. Wir können ja mal von hinten anfangen. CF-Kartenleser habe ich noch nicht ausprobiert am USB-Ding. Es gibt wie ich gesehen habe, so ein diverse Third-Party Dock-Connector FUBA-Teile, die all in one sind, also die dann mehr so ein quadratisches Ding sind mit HDMI gleichzeitig und CF und SD und sowas. Die haben aber auf Amazon alle ganz komische Bewertungen, mehr so nach dem Motto, die funktionieren irgendwie ein bisschen und dann nicht mehr. Kann ich auch nichts empfehlen. Ich weiß nicht, ich habe auch keine CF-Karten mehr, die ich wirklich aktiv benutze. Deswegen. Ich habe ehrlich gesagt jetzt auch keine Erfahrung damit, aber ich kann mir halt vorstellen, dass die meisten CF-Kartenleser zu viel Strom ziehen, um direkt ans iPad angeschlossen werden zu können. Und das dass man vielleicht so einen aktiven Hub einfach dazwischen hängen muss und dass es dann geht. Weil so an sich, sobald da so ein Mass-Storage-Ding per USB über den USB-Camera-Connection-Kit-Adapter dranhängt, sollte das iPad das eigentlich schon lesen können. Also ist so ein kleiner Trick, den zum Beispiel auch der R4 braucht, auch wenn er am Strom angesteckt ist, also das Audio-Dingsbums, das Mikro, einen USB-Hub mit Strom dazwischen stecken und dann ausprobieren. Ist natürlich irgendwie eine ziemlich kabelintensive Lösung für das Problem, aber vielleicht hilft das. Wenn du schon einen CF-Kartenleser hast, der nicht funktioniert, kannst du das ausprobieren. Im Vorfeld erfährst du es wahrscheinlich nicht, denke ich mir mal. Außer vielleicht in einem entsprechenden Apple-Laden. Weiß ich nicht, wird da sowas wie M-Store oder Gravis durchaus mal reinlaufen und fragen. Oder ein Apple-Store, wenn du hast, in deiner Nähe. Aber Erfahrungen haben wir auch nicht. Ja. Aber wichtig halt, aktiver Hub, sprich mit Strom und genau. So. In Sachen Backup einspielen oder neu machen, die Performance und so weiter Geschichten halte ich für ein ziemliches Gerücht. Es gibt ab und zu so, wenn man das Backup über lange Zeit macht, mal Probleme in manchen Bereichen, die man auch mit Reset All Settings auf dem Device selber wieder lösen kann. Hm. Also falls du in Probleme läufst. Ich selber habe festgestellt, also mit verschlüsselten Backup seit dem iPad 1 hier kriege ich Hessis Bücher. Ja, was durchaus hilfreich sein kann. Und zum anderen, aber was mir viel wichtiger ist, sämtliche WLANs, wo ich jemals war, wo ich die Passwörter eingegeben habe, sind da noch drin. Ja, ich kann zwar nicht nachgucken, weil irgendwie der Schlüsselbund auf dem iOS-Device nicht so funktioniert, dass man da reingucken kann, aber sie sind zumindest noch drin. Das heißt, wenn ich irgendwie bei Bekannten bin, wo ich schon mal war, wo ich schon mal meine Passwörter eingegeben habe fürs WLAN, bin ich dann einfach drin. Und das ist mir das Backup auf alle Fälle wert. Ja, das ist so mein Startpunkt. Ich mache Backups nur nicht rein, weil ich mir denke, ich habe jetzt da so viele Apps installiert, die ich nie benutze, in der Hoffnung, dass ich sie irgendwann mal benutze, dass ich jetzt einfach mal von vorne anfange. Das ist so für mich ein Grund, das Backup nicht einzuspielen, aber ansonsten habe ich da eigentlich auch wenig Bedenken. Also ich habe auch gute Erfahrungen gemacht mit Backup einspielen und kann das empfehlen. Schön. Hallo Fanboys, hier ist der Lars aus Köln mal wieder. Ich habe nur eine kurze Frage und zwar, es geht um das neue Apple TV. Habe ich angeschlossen per HDMI an meinem Fernseher und der Fernseher hat wiederum einen Anschluss an eine 2.1 Soundanlage per Cinch auf Klinke. Ich habe keine Ahnung davon, also nicht digital auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, ich kann über die Fernbedienung keine Lautstärkenregelung machen. Das Problem ist, dass ich, also es geht um die Apple Remote natürlich, das Problem ist, dass ich die 2.1-Anlage auch nicht von der Couch aus regeln kann und das immer relativ ärgerlich ist, wenn ich unterschiedliche Tonhöhen haben möchte. Sei es jetzt zum Beispiel, wenn ich abends was abspiele oder wie auch immer. Ne, ihr wisst, was ich meine. Dann, danke schon mal vorab, wenn ihr mir helfen könnt. Ansonsten danke trotzdem fürs drüber nachdenken und ja, bis zum nächsten Mal. Aber tschö. Dankeschön. Ja, you're at a loss, sadly. Ich habe dasselbe Problem. Und zwar habe ich ein Apple TV an meinem Fernseher im Wohnzimmer. Und da habe ich es halt dummerweise dann so gemacht, dass ich nicht direkt die den Tonausgang benutze vom Apple TV, einen optischen, der eigentlich super wäre, weil ich auch eine nicht steuerbare Lautstärke habe, sondern ich gehe über den Fernseher und über da den Kopfhörerausgang, was so von hinten durch die Brust und natürlich für wirklich Surround Sound wahrscheinlich einfach mal gar nicht mal funktioniert. Aber da ich eh nur Stereo mache im Fernseher, geht es halbwegs und dann mache ich die Fernseher-Fernbedienung für Lautstärke und die Apple TV-Fernbedienung für Apple TV. Also das nochmal langsam für mich zum Mitdenken. Das Audiosignal vom Apple TV kommt per HDMI zum Fernseher oder nochmal über ein extra Kabel? Bei mir kommt es per HDMI zum Fernseher. Okay, und dein Fernseher hat eben noch eine Headphone-Jack für das Audiosignal, das über HDMI kommt. Und das kannst du dann über den Fernseher lauter machen. Beliebiger Fernseher-Output. Also ich habe dann, egal was ich dran habe, das fand ich halt ganz praktisch, dann per Fernbedienung die Lautstärke dann da dran. Ansonsten, ich weiß nicht, ob man das mit dem Fernseher machen kann, wenn da eine Digitalanlage dranhängt. Ja, wenn der Fernseher irgendeine Form von Lautstärke-Setting hat, hättest du es wahrscheinlich schon gefunden. Deswegen, aber es sei trotzdem nochmal erwähnt, was auf die Idee nicht gekommen ist, dass du beim Fernseher die Lautstärke ändern kannst. Vom Apple TV selber kommt einfach Digital-Sound raus und hast du verloren. Das Einzige, was du machen kannst mit Content, den du auch abspielen kannst aus dem iPad, ja, mit AirSharing, AirPlay. Oder? Alle Fälle die Apple-Technologie, Mirroring und so weiter. Da kannst du dann auf dem iPad die Lautstärke ändern und das funktioniert wiederum. Aber der Apple TV selber hat keinerlei Lautstärke-Einstellung. Mhm. Und auch so bei der Lautstärke vom iPad ist es, glaube ich, nur, wenn du es über Mirroring machst, dann kannst du die Lautstärke einstellen, wenn du es wirklich so machst, dass du nur das Mirroring, also dass das Video überträgst, den Video out überträgst, nur im Player das drückst, dann kannst du es, glaube ich, wieder nicht. Ja, genau. Ja, also das ist alles ein bisschen verquer und alles nicht so schön, wie es denn sein könnte. Ja. Jetzt war ich so nah davor, mir ein Apple TV. Ja, das sagst du immer wieder. Nein. Ja, also hör mal die Folgen nach. Meine Meinung zum Apple TV hat sich sehr verändert. Naja, aber was du zum Beispiel, aber du hast einen Beamer schon, oder? Also was man machen kann an der Stelle, wenn man Apple TV am Beamer betreibt, man kann den Beamer mit Sound-Output benutzen, der aus dem HDMI dann den Sound rauslässt, und dann hat der Beamer auch auf der Fernbedienung eine Lautstärkentaste und dann ist das eigentlich auch gegessen, wenn du es im Beamer machen lassen willst. Na gut. Es gibt Möglichkeiten, gerade wenn du es frisch kaufst. Ja? Also wie gesagt, ich selber habe an den Audio-Out irgendwie die Piccolo-Boxen, die zwar sehr teuer sind, aber auch einen guten Sound machen und kaum Gewicht haben und in Kombination mit einem Beamer echt eine tolle TV-Anlage sind. Alles gar nicht so einfach mit dieser modernen Unterhaltungstechnologie. Ja, leider. Hallo Fanboys, hier ist immer der Lars aus Köln. Kurz noch eine zweite Frage hinterher, und zwar es geht um die Erinnerungs-App am iPhone bzw. iPad. Wisst ihr ganz zufällig, wie man verpasste oder weggedrückte Erinnerungen quasi als Badge an der App markieren kann? Vielen Dank, tschüss. Wir haben jetzt spontan Marcel als Experten für die Reminders-App erkoren. Was heißt denn weggedrückt markieren? Ne, also wenn da so ein Alert hochpoppt, so du musst jetzt zum Zahnarzt und du sagst okay, dann hätte er wahrscheinlich gerne noch so einen roten Böbel an der Reminders-App, dass jetzt irgendwie was gemacht werden sollte eigentlich und das noch nicht gemacht worden ist. Aber ich glaube, sowas gibt's nicht, oder? Gibt es überhaupt einen Bubble an der Reminders-App? Ich habe da noch nie einen Bubble an der Reminders-App gesehen. Ich nutze die Reminders-App nicht. Ich denke auch nicht, dass man den irgendwie sozusagen reaktiv oder überhaupt aktivieren kann. Ja. Die Reminders-App interessiert sich ja sogar kaum drum, ob du ein Event abhakst oder nicht. Ja, eben. Insgesamt ist das Ding einfach schwierig. Da würde ich fast vorschlagen, naja gut, bei den Terminen funktioniert es genauso wenig. Da kommt ja auch kein Böbel. Nö. Also ich kenne das Problem sehr gut, dass der Reminder halt dann losgegangen ist. Ich kann das in dem Augenblick aber nicht gebrauchen. Ich gehe dann immer sofort in die App rein und stelle mir eine neue Erinnerung. Aber das ist halt ein schlechter Hack. Ja. Tja. Da wir da nicht weiterkommen, vielleicht noch ein Nachtrag zum Apple TV. Mhm. Was man ja machen kann, zwar nicht mit allen Fernbedienungen, aber mit einigen, ist ja eine andere Fernbedienung dem Apple TV anlernen. Ja. Und da gibt's auch über die Standardtasten noch mehr Sachen, die man reinprogrammieren kann. Apple selber erwähnt jetzt gerade Fast Forward, Rewind Next Chapter. Aber End More auch noch. Ich weiß nicht genau, was das More ist. Ich glaube nicht, dass da Lautstärke drin ist, aber es wird sich mal lohnen, zumindest da reinzugucken, um das auszuprobieren. Vielleicht gibt es da irgendwas. Vielleicht gibt es da verborgene Lautstärke-Optionen. Ja. Man weiß es nicht. Werte Fanboys, ich hoffe, ihr könnt mir bei meinem iPhone-Problem helfen, das mich schier in den Wahnsinn treibt. Und zwar äußert sich das Problem wie folgt. Wenn ich mein iPhone mit iTunes synchronisieren möchte, taucht nach kurzer Zeit ein Pop-up auf, in dem steht, das iPhone konnte nicht synchronisiert werden, weil die Synchronisierung nicht gestartet werden konnte. Ich habe jetzt mal ein bisschen durchgeschaut und bei den zu synchronisierenden Dateien steht, wenn man in der Geräteliste das iPhone aufklappt, bei den TV-Sendungen ein Eintrag, der sich allerdings in meinem iTunes gar nicht mehr befindet. Dieser ist ausgegraut und ist auch in anderen iTunes-Instanzen auf anderen Rechnern vorhanden. Ich vermute daher, dass irgendwo ein falscher oder korrupter P-List-Eintrag auf dem Telefon ist. Wenn ihr mir irgendwie weiterhelfen könntet, wie ich das Telefon, ohne es komplett neu aufzusetzen, wieder funktionstüchtig bekommen könnte, wäre ich euch sehr verbunden. Auch ein Backup aus der iCloud hat da keine Besserung gebracht. Allerdings müsstet ihr mir gegebenenfalls einen guten P-List-Editor dafür empfehlen und in welchem Eintrag ich dann gegebenenfalls die TV-Sendung finde. Erstmal recht herzlichen Dank und hoffe auf eure Hilfe, der Florian aus Laatzen. Ja, ich denke, P-List-Editor wird im Zweifel gar nicht viel helfen, weil das ist mittlerweile auch alles Core-Data. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also es gibt zumindest so eine Geschichte, ich hatte lange Zeit jetzt Download-Probleme mit Apps und da war so die vorgeschlagene Lösung, die wohl auch viele Leute als ja funktioniert, gemeint haben, mit dem iExporter irgendwie ein Media-Verzeichnis zu löschen, wo so Downloaded Media so halbgar drin liegt. Das könnte man mal probieren an der Stelle, wobei es sei dir nahegelegt, das Internet gut zu befragen, was du da machst und auch vorher ein Backup zu machen, weil wenn du direkt auf diesen Verzeichnissen rumfuhrwerkst, auch wenn es nur die sind, die du mit iExplorer, also mit so, oder ist es iExplorer? Ich weiß gar nicht, es hieß mal so, inzwischen heißt es anders. Also es gibt so ein Tool, mit dem man zumindest auf sämtliche App-Daten zugreifen kann und da rumschnurken. Aber das ist alles natürlich auf eigene Gefahr. Ja. An sich, falls noch nicht geschehen, also wahrscheinlich ein Neustart ist schon passiert, sonst hätte man das Backup nicht eingespielt auch. Aber was man noch probieren könnte, ist halt so sämtliche Caches mal löschen und hier da irgendwie in den Einstellungen mal möglichst viel zurücksetzen, ohne dass man alles zurücksetzt. Auch in iTunes selber kannst du ja deine Library in irgendeiner Form reparieren lassen und validieren lassen nochmal. Ich weiß nicht mehr, welche Tastenkombinationen, nicht auf dem iPhone, aber Achso. Es ist Synken ist ja das Problem. Ich weiß nicht, ob die Meldung jetzt auf dem iTunes kam oder auf dem Phone. Alles ist da möglich, auch die Backups an sich löschen und nochmal ein Backup aufs Gerät machen. Alles Voodoo. Also wir haben keine Lösung dafür, wenn wir ehrlich sind. Man kann viel probieren. Man könnte auch eine neue iTunes Library mal kurz anlegen, so mit Option halten beim iTunes starten und versuchen, wenn man so den alten Schmarrn in die neue umzieht, ob es dann mit der neuen synkt. Aber das ist auch so Verzweiflungstat. Ja. Wenn da nichts hilft, dann läuft es darauf hinaus, das iPhone neu aufzusetzen. So traurig das ist. Ja, und dann, wenn es wiederkommt, nochmal neu aufsetzen. Ja. Es ist nicht immer alles gut. Manchmal ist sogar alles ziemlich schlecht. Aber soweit zu den Hörerkommentaren. Wir kommen zum Konsumteil. Ja, der ist also heute ziemlich beachtlich. Ja, genau. Und weil der so beachtlich ist und Konsum ja blöd ist, werde ich mich jetzt hier auch rausklicken. Ja, gib doch zu, du hast Besseres zu tun. Einfach. Genau. Und Hauptstadtstudio, ich bitte dich. Sozusagen schon mal auf die Republika verabschieden. Nächste Woche. Ja. Kommt alle zahlreich oder schaut in die Streams rein. Vielleicht erzählt ihr ja noch ein bisschen was dazu. Du verlässt uns ja eigentlich nur für jemanden mit einer höheren Reichweite. Gib's doch zu. Ja, mal sehen überhaupt. Und am Wochenende bin ich ja auch noch weg. Und dennoch zum Konsum muss ich sagen, jetzt wollte ich sagen, kauft euch Cargobot, geht nicht. Cargobot könnt ihr euch nur laden, aber Dom wird sicher noch was dazu erzählen. Ganz tolle App. Ja. So. Jo. Wiedersehen. Winke, winke, zeitweise. Wir sehen uns auf der Republika. Lass uns hier am besten dann weitermachen mit was dich begeistert, schon in der Vorgängerversion und jetzt wieder. Ja, und zwar, ich habe sogar übersehen. Danke für den Twitter-Hinweis. Es gibt eine neue Version von Trials, und zwar also Trials HD Evolution auf der Xbox. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, was Trials ist so ein Motorradrennen, mehr oder weniger, und zwar so diese Hindernisgeschichte. Also ich weiß gar nicht genau, was der offizielle Begriff dafür ist. Im Prinzip ist es halt so, wie hieß das auf Nintendo, hieß es Dirtbike? ich weiß gar nicht mehr. Also diese Motorradspiele, wo man mehr oder weniger halt nur Gas geben kann oder bremsen. Genau, Gas, bremsen und ein bisschen Balance links, rechts. Und ja, man muss halt über so einen Hindernisparcours in möglichst schneller Zeit fahren. Und Trials HD war schon mit exzellenter Grafik und exzellentem Spielgefühl ausgestattet, im Sinne von, du bist in diesem Track und du fährst weiter, du machst einen Crash, du kannst einfach wirklich auf Back drücken und bist sofort wieder am Anfang, es geht gleich wieder los. Hm. Du hast, also das Spiel nervt vom ganzen Drumherum überhaupt nicht, und der Flow, der sich einstellt, wenn du so einen Track mal wirklich schön fährst, ist einfach grandios. Ja. Und das ist halt darauf ausgelegt, quasi Trial and Error sozusagen, wie es der Name ja schon fast naheliegt, sprich, du hast da diesen Track und fährst dich halt so langsam rein und guckst, wo du am besten bremst und wo du am besten hier die Nase runterdrückst, damit du dann einen besseren Aufprall hast quasi und weiter Gas geben kannst, und hast halt immer so das schnelle Reiterieren, wenn du auf die Schnauze fliegst. Genau, und du hast unterschiedliche Bikes, die unterschiedliche Eigenschaften haben, also mein aktuell schnellstes, also das zweitschnellste, ist auch sehr, sehr bouncy und wird dann auch praktisch viel gefährlicher zu fahren, weil du dann immer so aufpassen musst, dass du nicht irgendwie von Vorderrad auf Rückrad zurückbounst und machst ganz komische Stunts. Macht irre viel Spaß, ist zugänglich. Trials HD Evolution jetzt hat das Ganze nochmal, also es ist so eine Mischung aus das ganze Konzept nochmal runter machen und ein bisschen over the top gehen, ja, so, weil was sie eingeführt haben, ist, dass die Strecken jetzt nicht mehr nur von links nach, also so wirklich zweidimensional sind, sondern in einer Ebene bleiben, sondern sie bewegen sich auch wirklich in den Bildschirm herein und machen Kurven. Mhm. Aber vom Spielprinzip her funktioniert es natürlich nur, wenn man nur Gas geben kann und vor und zurück, wenn es trotzdem eine lineare Strecke ist eigentlich. Das heißt, es ist mehr eine visuelle Geschichte und an die muss man sich ein bisschen gewöhnen. Wenn man so um die Kurve fährt oder um die Kurve springt, dann hat man ab und zu ein bisschen Orientierungsprobleme, wo man jetzt genau aufkommt und wieso. Mhm. Und auch Motion Sickness ist auch ganz gut dabei, je nachdem, welche Level du spielst. Das war im ersten Teil ja auch schon so. Aber sie haben es trotzdem gut hinbekommen. Also es ist nicht so, dass es am Spiel was kaputt macht. Mhm. Ja. Und es ist einfach viel vielseitiger geworden, was verschiedene Grafiklandschaften haben. Also wirklich, es gibt alles von Limbo, ein Limbo-Modus, wo du wie das Spiel Limbo so schwarz-weiß scherenschnittmäßig unterwegs bist, über einen Inception-Level, wo einfach alles irgendwie durch die Gegend fliegt und sich umdreht, über natürlich noch die alten so Bauhallengeschichten, über Outdoor mit Bäumen und Vögeln und also ist irgendwie alles dabei und macht alles Spaß und ist alles recht schick gemacht und an sich das altbewährte Konzept. Es gibt auch, was ich noch gar nicht gemacht habe, irgendwie Multiplayer. Ich weiß nicht genau, da kann man, glaube ich, mehrere Rennen am Stück fahren. Interessiert mich nicht so. Es gibt natürlich auch wieder einen Track-Editor. Da kann man sich selber was zusammenschrauben. Und das große Ding wieder, wie im Vorgänger auch eben, dass man seine Trackzeiten über Xbox Live mit den Freunden vergleicht und sich immer ärgert, dass jetzt der dolle andere Spieler irgendwie nochmal eine Zehntelsekunde schneller ist und dann nochmal fährt und so lange, bis man dann Erster ist. Das hat sich bei mir auch so als der Zeitfresser schlechthin dann etabliert, habe ich ja gegen Kollege Pepper gegen groß. Die Weltmacht auf Twitter immer wieder mal so Battle gemacht um die letzten hundertstel Sekunden, allerdings auch nicht bei allen Strecken, weil es gibt die Strecken am Anfang, die sind relativ klar und die kann man relativ gut durchfahren, auch ohne dass man Fehler macht. Mhm. Und gegen Ende hin werden sie halt irgendwie komplizierter oder haben auch ein bisschen mehr physikalisches Glück dabei, jetzt gerade bei Evolution HD ist es auch wirklich so, dass so mal so ein Wasserschwall kommt und der kann dich halt so ein bisschen off erwischen und dann auf einmal zum Rotieren bringen oder nicht. Und da finde ich auf Zeiten optimieren echt schwierig. Mhm. Also es geht dann auch wieder nur so trackweise. Aber ich kann es nur empfehlen, wenn ihr jemanden habt, der auch eine Xbox live hat, mit dem ihr euch battlen wollt, macht das und tut das mannigfaltig über auch die Xbox Messenger-Funktion mit entsprechenden Tracknamen schreiben und da wieder geschlagen. Das ist ein irre Motivator und ich muss sagen, es zahlt sich auch aus, weil so ein Track so richtig durchfliegen, ja, es ist einfach so, man hat dieses Flow-Gefühl, wenn man es mal hinbekommt, ja, so, wenn man es mal optimiert und man kann auch wirklich beim Gegner, gegen den Ghost von den Gegner spielen, ja, es ist zwar nur so ein Punkt, aber man sieht zumindest, wie der da so gefahren ist, für die, wenn man so ganz hardcore drauf ist, kann man sich von den Top 100 oder so, weiß ich nicht, wie weit es runtergeht, auch den Ghost komplett als Replay angucken. Mhm. Ja, da kann man wirklich mal sehen, was die anderen da so machen. Mhm. Und ja, und bei Evolution HD ist, bei Trials HD Evolution ist jetzt auch noch dazu gekommen, dass sie Tutorials haben zwischendrin. Also okay. Sie nennen es Führerscheinprüfungen. Mhm. Aber im Wesentlichen ist es jetzt zum ersten Mal so, dass sie beschreiben, wie man denn so prinzipiell über bestimmte Hindernisse kommt. Ja, wie man so einen Bunnyhop macht, wie man eine steile Strecke hochfährt und das Ganze schön gestaged, so dass man immer, bevor man es zum ersten Mal wirklich machen muss, es einmal ausprobiert haben muss und auf einem einfachen Beispiel gelöst haben muss. Mhm. Also an sich ein sehr, sehr rundes Paket, kann ich nur empfehlen. Irgendwie 1, irgendwas Gigabyte auf der Xbox Live. Ja, wenn ihr dem, wie viele Punkte? 800? Oder? Ich glaube 1200 oder mehr sogar. Mhm. Es ist ein grandioses Spiel. Ja. Ja. Sei empfohlen an der Stelle. Mhm. Was machen wir denn als nächstes? Ich schiebe einfach kurz mal was rein, dass du nicht so am Stück reden musst die ganze Zeit. Ich habe was gefunden heute auf Twitter. Das heißt pixton.com. Mhm. Und was man da machen kann, ist, man kann Comics machen. Okay. Der wesentliche Vorteil ist, wie man sonst so Comics macht, ist, man muss nicht zeichnen können. Das heißt, die haben halt so eine relativ okay große Library von Cliparts quasi, schon Charaktere und Hintergründe und was nicht alles. Und die Charaktere kannst du halt zusätzlich nochmal mit so einem Avatar-Generator quasi customizen und irgendwie die Augenabstand und Haarfarbe und sonstiges halt einstellen. Und kannst dann diese Figuren da in deine Comics positionieren, hast die schon komplett durchgerickt, kannst die quasi so marionettenmäßig dann auch drehen und platzieren. Und kannst Sprechblasen reinknallen und kannst deine eigenen Comics bauen. Das fand ich total genial, so als Idee. Endlich mal für Leute, die nicht zeichnen können, die können jetzt auch Comics machen. Cool, weißt du, wo ich das mal gemacht habe schon? Nee. Ich glaube auf dem CPC, da gab es das für Garfield. Oh ja, das hatte ich auch. Ja. Ich hatte den CPC Amstrad den Garfield Comic Generator und dann habe ich mit dem neuen Nadeldrucker dann immer die Garfield Comics ausgedruckt. Das war großartig, weil da hatte man so Odi und Garfield in verschiedensten Positionen und Nörmel und wie sie alle heißen und konnte man dann irgendwie so arrangieren und dann lustige Garfield Comics machen. Ja, großartig. Das war schön. Und das hier ist ein Webservice? Also das ist ein Flash-Gedöns. Nichts genau. Fürs iPad. Okay. Nichts fürs iPad, aber trotzdem cool. Okay. Und da kann man auf dieser Plattform auch direkt seinen Comic quasi dann veröffentlichen und Spaß haben. Mhm. So viel dazu. So viel dazu. Dann würde ich mal was kurz erwähnen, was ich noch nicht reingeschrieben hatte. Und zwar hat der Herr Bill Ament, seines Zeichens Zeichner von Foxtrot, ich weiß nicht, ob ihr dieses Comic kennt. Falls nicht, ist es so ein bisschen nerdige Familie, so, also der Sohn vor allem, aber eigentlich alles so ein bisschen so leicht angenördet. Ich finde es sehr, sehr, sehr lustig. Der hat auf iBooks jetzt drei Comic-Packs so gepackt, so wohl unter Eigenregie. Mhm. Und hat da die zeitkritischen Referenzen mal rausgenommen, also Pakete gemacht, die jetzt praktisch zeitlos sind und nicht an besonderen Events hängen. Und falls ihr dem Comic was abgewinnen könnt, kann ich das nur empfehlen. Und genau, so als iBook eben mit dem iBooks Author gemacht. Genau, also Nachteil ist halt, dass es halt nur fürs iPad ist. Hm. Ja. Und nur Querformat jetzt, wie ich gerade merke. Tja. Aber ja, finde ich schick, kann man erwähnen. Schön. Aber wir haben auch Spiele noch mehr. Und zwar unter anderem ein Spiel, das auf dem iPad programmiert wurde, was man jetzt erstmal gar nicht glauben würde, dass es geht. Ja, wir haben ja vor kurzem mal Codea erwähnt, was eben so eine Programmierumgebung auf dem iPad ist, so eine grafische Programmierumgebung. Und es hat jemand ein komplettes Spiel in diesem Codea geschrieben. Ja. Und es gibt von Codea dann auch eine entsprechende Skeleton-App, wo man dann genau das, was man mit Codea gemacht hat, reinwerfen kann und hat es dann in den App Store gestellt. Hm. Ja. Das Spiel heißt CargoBot. Ja. Und hat eine lustige Metaebene, weil im Endeffekt programmiert man in dem Spiel, nämlich so einem Cargo-Roboter, ja, so einen Greifarm. Ein quasi, genau. Und man hat eine Ausgangssituation, der Greifarm kann schrittweise links-rechts fahren, kann den Greifarm nach unten fahren und dann, wenn eine Kiste da ist, nimmt er die mit, wenn keine Kiste da ist, nicht. Wenn er eine Kiste schon in der Hand hat, legt er die ab. Und dann muss man mit möglichst wenig Schritten diesen Greifarm so programmieren, dass das gewünschte Ziel erreicht wird. Also es ist so ein bisschen für alle, die mit Programmieren schon zu tun haben, eher so eine Turing-Maschine mit ein bisschen aufgepeppt. Ich wollte gerade sagen, der geneigte Nerd erkennt sofort die Turing-Maschine. Aber es ist auch so verpackt, dass der, glaube ich, der nicht so geneigte Nerd, also der nicht so nerdige Bevölkerungsanteil durchaus auch seinen Spaß an diesem Knobelspiel hat, weil es relativ grundsätzlich relativ einfach ist. Und ich finde gerade so diese Kombination aus, es ist ein nettes Knobelspiel und es hat so diese Programmieraspekte mit drin, finde ich großartig. Also wie spielerisch jemanden so mal ein bisschen algorithmische Denken ranführen quasi. Genau. Ja. Also ich hab bis jetzt nur zugeguckt und es sah interessant aus. Also du kannst da halt wirklich so mit diesen paar Symbolen, die du da unten anordnen kannst, mehrere kleine Subroutinen quasi schreiben für diesen Greifarm, die er dann durchläuft und eben dann im Idealfall die Kisten von links nach rechts stapelt. Total lustige Idee und hat irgendwie auch sogar pädagogisch wertvoll auf eine gewisse Art und Weise. Ja, finde ich schon. Also gerade, weil es hatte die Grundprinzipien auch von so, gerade mit den verschiedenen Programmgeschichten von Assembler-Programmierung, wo du auch so höhere Konstrukte eigentlich nicht hast. Ja, du kannst da irgendwo hinspringen wiederum und musst trotzdem dann bestimmte Abläufe modellieren und das trotzdem in so ein Rätsel verpackt, finde ich großartig. Hätte ich gern zu meinem Anfang meines Studiums gehabt als Modell anstatt irgendwie andere Dinge, die wir da gemacht haben. Ja, das trifft auf viel zu. ja, Empfehlung gibt es umsonst. Sollte man sich definitiv mal angeguckt haben. Allein schon aus dem Aspekt, dass es mal ein Ding ist, das wirklich auf dem iPad dann auch entstanden ist. Schön. Was wir noch gemacht haben am Wochenende, ist uns mal die Diablo 3 Beta anzugucken, weil da war ja Open Beta, wie du letzte Woche schon so schön angemerkt hast. Und ich muss sagen, ich habe erstmal 4 Minuten gespielt, da bin ich durch Glück gleich reingekommen irgendwie. Mhm. Und dann bin ich rausgeflogen, weil der Server neu gebootet hat. Okay. Und dann hatte ich so eine Stunde, wo ich immer probiert habe, mich einzuloggen. Und in dieser Stunde, wo ich immer probiert habe, mich einzuloggen, habe ich es aber auch schon mal vorbestellt. Weil ich gemerkt habe, ja, das ist Diablo und das zieht mich wieder rein. Ja, ich habe Diablo 2, glaube ich, mal gespielt, eine ganze Ecke lang. Ansonsten hatte ich mich nicht, also ich habe die Serie nie exzessiv gespielt, wirklich. Spaß gemacht hat's schon. Ich habe ja so diese nicht public, die Private Beta bewusst ignoriert, da hätte man sich ja auch irgendwie anmelden können und dann könnte man die ganze Zeit jetzt spielen. Irgendwie, Besser nicht, aber dann war halt irgendwie so, okay, das Wochenende jetzt und ich hatte ein bisschen Zeit, also mal runterladen und angucken, weil ist dann eben, oder wenn du einen Battle.net-Account hast, kannst du es einfach machen. Habe ich es dann auch gemacht und ich habe es mit einer Klasse gespielt, hab das, was in der Beta ging, mal durchgespielt. Das ist ja irgendwie so Content von 2,5 Stunden vielleicht. Mhm. Wenn man sich Zeit lässt, kann man auch schneller durchrennen wahrscheinlich. Ja, ich finde, es ist, glaube ich, ähnlich wie StarCraft jetzt von in dem, wie sie es gemacht haben. Das heißt, sehr, sehr nah am eigentlichen Diablo geblieben, ja. und halt einfach so auf aktuellen Stand gebracht und ich glaube, ein paar Klassen haben sie dazu gemacht und natürlich Online-Kram, eine eigene Kampagne, also das, was man von Blizzard eigentlich erwartet, was er bei so einem Titel macht. Ja, ich habe einige enttäuschte Stimmen im Netz gehört, dass sie sich irgendwie mehr erwartet hätten, weil es schon so lange her ist. Das kann ich nicht verstehen, weil es ist genau das Spielprinzip und das Spielprinzip auf den Punkt. Das ist genau das, was Blizzard eigentlich macht und kann. Ja. Das haben sie eigentlich mit Diablo 3 auch wieder bewiesen. Ich habe bei mir gemerkt, so auf meinem Mac Pro in der Arbeit ist es Butter und flüssig und alles super. Und auf meinem MacBook Pro zu Hause, das nicht die aktuellste Generation ist, aber fast, aber und auch mit dickster Grafikkarte, ist es so ein bisschen hakelig. Da muss ich ein bisschen was abschalten und ich merke, wie mich das nervt. Ja, also das ist so, das muss irgendwie butterweich sein, weil die Grafik so ein bisschen, weil das alles so kleinteilig ist und als Gesamtkonzept funktionieren muss, finde ich, ist, wenn da ein bisschen Ruckeln stattfindet, macht es gleich viel weniger Spaß. Macht viel kaputt, ja. Aber an sich schon, die Monster sind klasse, die man so bekämpft, auch von der vom Verhalten her, die paar, die man da am Anfang gesehen hat, Das ganze Bedienkonzept an sich ist nochmal ein bisschen gestreamlined worden, glaube ich. Man kann zwar auch auf Vollexperte schalten, wollte ich aber auch nicht. Mhm. Das heißt, man kriegt einfach Sachen dazu, die man dann ein bisschen auswählen kann. Also es fühlt sich ein bisschen weniger dimensional an wie damals, aber ich glaube, das kann man auch umstellen und stört mich auch nicht, weil für mich ist diese Art Spiel wirklich so, oh, guck mal, Fantasy-Welt, mach mal Hack and Slay, solange du Spaß hast. Halt Items sammeln. Ja, ja, Items sammeln. Ich habe es halt auch mit einer Mönchin dann irgendwie durchgespielt, so diese Beta, und ich habe halt sofort gemerkt, das gilt ja los hier, so irgendwie dieses magische Item gegen jenes magische Item, und das ist aber irgendwie, das macht jetzt noch 2% mehr Defense, aber dafür kann ich irgendwie nicht mehr, dafür habe ich minus 5% Gold-Drop und so, und da bin ich gleich wieder drin und bin irgendwie am Hadern und so. Aber was ich festgestellt habe, was du dann gesagt hast am Montag, der Hund fehlt. Mhm. Ja. Und alle, die Torchlight gespielt haben, wissen es vielleicht, man hat da so einen Hund oder eine Katze, je nachdem, was man so für eine Klasse ist. Oder man kann sich irgendwie sowieso aussuchen, glaube ich sogar, ob man Hund oder Katze haben will. Ja. Aber egal. Und was dieses Pet halt macht, ist, dass dem kann man Zeug geben, also irgendwie hier die goldene Axt des Wiederbringens, die man gerade irgendwie gefunden hat. Und dann rennt dieses Pet mit einem Tornportal eben zurück zum Händler und verkauft das für einen und kommt dann wieder zurück. Sprich, man spart sich halt da selber hinzulaufen zu dem Händler, wenn das Inventory voll ist, sondern wirft das alles auf den Hund und macht mal hier Fifi, verkauf mal das Zeug. Was eine sehr, sehr häufige Aktion in dem Spiel ist, weil man sammelt doch wieder irgendwie alles. Also man kann sich irgendwann mal entscheiden, dass man eh auf Geld steht und nicht aufs Verkaufen von so nicht magischen Items und die einfach rumliegen lassen. Ja. Aber eigentlich sammelt man einfach alles ein, was geht. Und wenn das Inventory voll ist, dann macht man ein Townportal, geht zurück, verkauft, geht wieder rein. Und der Hund hat halt das Townportal abgelöst in dem Sinne. Also das hat man schon auch immer noch. Aber man muss nicht nochmal irgendwie zurück in die Stadt, dann wieder zu einem Händler laufen und dann wieder verkaufen, sondern einfach alles auf den Hund. Der Hund läuft los. Und der ist ja dann mal eine Zeit lang weg und kommt dann halt wieder. Das fand ich schon sehr angenehm, und ich habe schon gemerkt, auch wenn es mit dem Townportal jetzt angenehmer ist, weil ich glaube, es ist jetzt keine Rolle mehr, die man finden muss, und auch kein Inventory-Item mehr, sondern man hat einfach immer ein Townportal, ist es trotzdem noch das Hauch zu Nervige. Ja. Ja? Und ich merke auch, dass ich mich zwar Items sammeln macht mir Spaß, aber so diese ganze Forgery-Element, den man da so drin hatte, habe ich überhaupt wieder nicht angeguckt. Das war mir schon wieder zu fummelig. Ja, das fand ich auch nicht interessant, so als Weg. Ja, ja. Aber es ist bestimmt auch interessant, wenn man da drauf steht. Ja. Ich glaube, ich habe es mir dann auch gekauft. Ja. So, weil war ein schönes Spielerlebnis, und irgendwann mal, wenn man ein bisschen Zeit hat, mal so ein bisschen einfach mal die Solo-Kampagne durchmachen, ja. Ja. Multiplayer habe ich, glaube ich, nicht so Bock, weil, also ich habe es mal wieder kurz gemacht, dann kam gleich wieder Noob, Fuba, Agro-Gechatte, das ist echt. Ja, nee, das braucht man nicht. Wenn dann mit irgendwie Leuten, die man kennt, Koop. Ja, oder, ja. Wenn mit Leuten, die man kennt, aber selbst dann, ich finde, das Spiel hat gar nicht so viel Dimension, dass es so viel Spaß macht, für mich jetzt zumindest, da irgendwie das gemeinsam zu machen. Ja. Aber ist auf alle Fälle gut gelungene Geschichte, sage ich jetzt mal, als Nicht-Fan der Serie. Fan der Serie werden da eine weit differenziertere Meinung haben, aber ich glaube, dass es im Wesentlichen schon auch eine positive Resonanz hat. Ja, und dann, ich weiß nicht, wir haben da noch so eine YouTube-Musik-Streaming-App auf der Liste. Hat die Marcel da reingeschrieben oder du? Okay, offensichtlich nicht du, dann verschieben wir das bis nächste Woche. Und kommen hier zum Ende langsam, weil wir sind sowieso schon gut in der Zeit. Ja. Wenn nicht darüber eher. Nächste Woche Republika. Mal sehen, wie das mit dem Podcast wird. Live wahrscheinlich nicht, aber das ist dann auch für die, die das jetzt als Podcast hören, relativ egal. Ansonsten bleibt uns nur eine schöne Restwoche zu wünschen und uns zu verabschieden. Genau, also macht's gut und viel Spaß, wie das mit zeitweise und der Map klappt nächste Woche. Genau, winke, winke. Baba. Christian Lindner, unser Spitzenkandidat in Nordrhein-Westfalen, hat es mal gesagt. Eine Liste auf den Weg gebracht. All der schönen, insbesondere grünen Verbote, die wir haben. Und wissen Sie, was das Schlimme daran ist? Woche für Woche kommen weitere Verbote von Seiten der Grünen hinzu. Verbot von Plastiktüten, Verbot von Heizpilzen, Verbot von Standby-Funktionen bei Elektrogeräten, Verbot von Fleisch an bestimmten Tagen, Verbot von Süßigkeitenwerbung, also auch Lakritzwerbung, Verbot von Zigarettenwerbung, ganz aktuell Verbot von Ponywerbung. All das, was nicht in die Ideologie der Grünen hineinpasst, soll verboten werden. Diesen Tugendwächtern dürfen wir keinen Freiraum lassen, liebe Freundinnen und Freunde.